Herzlich willkommen zum Podcast der Wien Gedanken. Heute zum Thema Fragen. Mir schwirren tausende Fragen im Kopf herum. Warum hat sich mein Mikrofonkabel verheddert? Welcher Tag ist eigentlich heute? Was haben Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Und so weiter. Eine Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht, ist, ob wir nun in einer Hohlkugel leben oder nicht. Es gibt da ja mehrere Ansichten. Die einen behaupten, wir leben in einer Hohlkugel. Die anderen behaupten wieder, wir leben auf der Außenseite einer Hohlkugel und im Innern, da lebt auch irgendetwas. Und dann gibt es noch eine Minderheit, die behauptet, wir leben auf einer Vollkugel und kreisen um die Sonne. Und dann gibt es noch ein paar Vereinzelte, die noch annehmen, dass wir auf einer Scheibe leben. Aber ich glaube, das sind höchstens ein, zwei Leute. Ich habe noch ein paar Fragen auf Lager, aber die wird mein Lehrbub vorlesen. Und am Ende möchte ich noch, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, sie an mich sendet. Wir werden die auch online stellen und dann versuchen, sie mit euch gemeinsam zu beantworten. Also bis die Tage und hört euch die Fragen an, vielleicht habt ihr ja eine Antwort dafür. Tschüss. Wenn die Blackbox eines Flugzeuges unzerstörbar ist, warum baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem gleichen Material? Warum gehen Frauen niemals alleine auf die Toilette? Was ist das Synonym für Synonym? Wenn Schwimmen schlank macht, warum sind dann Wale so fett? Warum müssen wir eigentlich schlafen? Die Zeit könnte man anders doch besser nutzen. Wie sagt man dazu, wenn man einen Kugelschreiber ein- oder ausmacht? Wie heißt das Ding, das im Supermarkt die Waren der Kunden an der Kasse voneinander trennt? Heißen eigentlich alle Wellensittiche Hanse? Ist Vicky ein Mädchen oder ein Junge?